da trägt man mir. Wie gewohnt steht Mustafa und Ali hinter mir. Hey Deutsche, wo sind die Jungs in Bomberjacke? Halbe Raum dreht er sich um, denn die meisten waren Glatzen. Also gab es ein Problem, musste Ali schnell gestehen, denn in dieser tollen Kneipe waren sie nicht so gern gesehen. Wie ein Rudel schwuler Hunde war das Pack denn endlich weg. Darauf stoßen wir dann an und dieser Abend ist perfekt. Warten war die Angst einmal entfernt. An diesem Abend hatte ich halb Istanbul kennengelernt. Seine Freunde und Geschwister, seine Entzugskameraden. Für mich sahen sie alle gleich aus, überall gab's Sachnasen. Also gab es einen Pfeff, den keiner überhört. Selber schuld, wenn man deutsches Kind beim Bier trinken stört. Wurde zerflogen, die Fäuste immer fest in Hackennasen. Herzlich willkommen in Deutschlands radikale Straßen. Voller Tritte, voller Blut und voller Schmerz. Aber türkisch als Kanacke, dein Anblick bricht mir das Herz. Deine Fresse liegt am Boden, deine Zähne fliegen weg. Wir wollen dich Heimat verbringen und du Ali liegst im Dreck. Da kommt ich mit angerannt und auf der liegt schnell im Brand. So ist das ganze Pack letzten Endes weggerannt. Von Ali bis zum Mustafa, von Fatma bis zur Eiche. Ich will euch im Mikro stecken und dann spürst du recht die Scheiße. Gar nicht lange, schon war da die linke Presse. Haben euch schon fast vermisst, jetzt gibt es Tritte in die Fresse. Eure höhnischen Parolen und euer dümmliches Geläster. Aber behauptet ihr bei uns, wir seien die Jungs von ewig gestern. Ein Rudel deutscher Skins schlug völlig gnadenlos zu. Rechte Sparte gehört versperrt, steckt uns alle in den Schuh. Aber irgendwann ist es soweit und das Blatt, das wird sich ändern. Und das Erste, das fliegt, sind die ganzen Scheißausländer. Gelungen Abend, es war schön euch zu sehen. Das macht mich ja so traurig, euch heimlaufen zu sehen. Im Krankenwagen transfusiert, das sagte ich dem Fahrer. Einmal Flughafen, bitte, denn diese Idioten braucht ihr keiner. Und so feuerten wir weiter bis spät in die Nacht hinein. Viele laute Kehlen, die ein Liedlein für Deutschland schallen. Könnte sie mich gehen, ich hätte damit kein Problem. Hauptsache es fangen an, endlich wieder halb zu gehen. Voller Tritte, voller Blut und voller Schmerz. Armer Türke, scheiß Kanacke, dein Anblick bricht mir das Herz. Deine Fresse liegt am Boden, deine Zähne fliegen weg. Wir wollen dich am Atem bringen und du Ali liegst im Dreck. Da kommt nicht viel angerannt und auch der liegt schnell im Brand. So ist das ganze Pack letzten Endes weggerannt. Von Ali bis zu Mustafa, vom Fatma bis zu Aisha. Ich will euch ein Mikro stecken und das spült sie weg, die Scheiße. Und das spült sie weg, die Scheiße.